Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 9. Das Urteil. Summen niedriger Frequenz ertönte. Dessen Ursprung vermochte er es nach einer Weile nun doch auf das junge Mädchen zurückführen. Lauter und immer lauter werdend schrie sie endlich mit schriller Stimme: Neulenkbach! Neulenkbach! Neulenkbach! Wobei die Wortteile einmal so und einmal anders betont wurden. Zum Schluss war sie schon in so hohem Maße aufbrausend und laut, dass eine ältere Dame mit Hornbrille böse herüberspitzte. Sie gehört nicht zu mir, verteidigte sich Herr S., aber das spielt diesen Zeitpunkt schon keine Rolle mehr. Er stand neben ihr. Ausschließlich er, sonst niemand. Das Urteil der Reisenden war bereits gefällt und schien steingemeißelt. Das erkannte er jetzt. Das war jedoch auch das unbestrittene Recht einer jeden Gesellschaft, dachte Herr S., während ihm Tränen der Erschöpfung und Resignation in die Augen schossen. Ein paar Blicke huschten noch zu ihm hin, dann war wieder alles wie zuvor. In dem Moment wurde es finster. Die Luft wurde trocken und ein spürbarer Druck war auf seinen Ohren zu vernehmen. Herr S. bemerkte, wie es ihm die Kehle zusammenzog und erneut Schweiß auf seine Stirn trat. Das grelle Licht, welches vom Bildschirm des roten Monolithen ausging, schien ihn blind gemacht zu haben. Als der Zug den Tunnel verlassen hatte, stand das Mädchen noch immer neben ihm. Ihre Stirn war etwas gerötet und auch rote Adern waren jetzt in ihren Augen zu vernehmen. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.